Buongiorno, Signor Bertaghi. Ein Grappa, wie immer? Wie immer. Ihrer schönen Tochter geht es gut? Ich habe sie lange nicht mehr gesehen auf dem Balkon. Es war immer nett. Wir müssen nicht so dumm lachen, denn das kommt nicht mehr vor. Dafür habe ich gesorgt. Einen Café Coretto. Sofort, Franco. Hast du schon gehört? Signor Bertaghi hat seine kleine Donatella jetzt völlig unter Kontrolle. Oh, das ist nicht nett von Ihnen, eine so schöne Frau zu verstecken. Lass sie bloß zufrieden, ihr Saukeller. Und mich auch. Ich habe Sorgen genug. Noch ein Krabbe, einen doppelten. Sofort. Ein pflichtbewusster Mörder. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Giorgio Ciabanenko. Ah, Signor Bertaghi. Sie wollen sich wieder mal nach dem Verbleib Ihrer Tochter erkundigen, nicht wahr? Wir haben leider keine Neuigkeiten. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Das sagen Sie jedes Mal. Aber nichts tut sich. Suchen Sie mein Töchterchen überhaupt? Töchterchen ist gut. Sie ist 28, Signor Bertaghi. Und, eine Augenweide für jeden Mann. Jetzt ist es genug, Sergeant. Es reicht. Sie wissen ganz genau, dass meine Tochter geistig zurückgeblieben ist. Alle paar Tage komme ich hier angerannt und immer wird mir ein und dasselbe mitgeteilt, dass Sie meine Tochter schon noch finden würden. 5 Monate geht das schon so. 5 Monate! Und es ist immer noch nichts passiert. Ich kann nicht mehr, Sergeant. Ich werde noch verrückt. Ja, was ist denn hier los, Mascanti? Was soll das Geschrei? Diesen alten, gutmütigen Stier mit seiner borstigen Stimme habe ich doch schon gesehen. Schon öfter. Was geht das, Signor? Bertaghi, Signor Bertaghi. Seine Tochter ist seit 5 Monaten verschwunden. Er kommt alle Nasen lang an. Sie ist 28. Ja, dann ist sie wahrhaftig kein Kind mehr, Signor Bertaghi. Doch, sie ist ein Kind. Sie ist ein kleines Mädchen und wird das auch immer bleiben, selbst wenn sie 100 werden sollte. Sie hat die Intelligenz einer 8-Jährigen. Sie spielt mit Puppen, hat ein ganzes Zimmer voll davon. 28 Jahre und offenbar geistig behindert. Ja. Das ist traurig, Senior. Ich werde noch verrückt. 5 Monate, keine Spur. Senior Bertaghi, kommen Sie bitte in mein Büro, da haben wir Ruhe. Dr. Lamberti, also... Ja, ist schon gut, Mascarte, ich mach das allein. Wie ist denn der Name Ihrer Tochter? Donatella. Donatella Bertaghi. Donatella Bertaghi. War sie in der Schule? Nein. Meine Frau, die gute Seele, hat ihr Lesen und Schreiben beigebracht. Wir konnten sie nicht in die Schule schicken. So. Und warum nicht? Wissen Sie, meine Tochter ist nicht verrückt. Gleich wird er sagen, sie sei nur ein wenig zurückgeblieben. Sie ist nicht verrückt, nur ein wenig zurückgeblieben. Ihr Körper ist älter geworden, ihr Geist nicht. Hat sie eine Krankheit? Professor Fardaini nennt es Elephantiasis. Ach so? Das heißt, sie... Sie ist sehr groß, ja, 1,95 Meter. Aber sonst sehr schön. Hier sehen Sie. Ist sie nicht schön? Wunderschön. Eine schwedische Schönheit mit dem Profil einer römischen Statue. Wie hat dieser unglückliche Vater das Geld aufgebracht, Fardaini zu bezahlen, Elephantiasis? Und deshalb, wegen dieser Diagnose? Ja, und deshalb haben Sie sie nicht in die Schule geschickt? Deshalb haben Sie sie versteckt? Ja, natürlich ist sie sehr groß, ja, natürlich. Aber eine so außergewöhnliche Erscheinung ist sie auch wieder nicht. Ich meine, es gibt Basketballspielerinnen, die... Ja, aber sie ist... Sie hat... Entschuldigung, pronto? Luca, Livia hier. Stör ich? Ja, nein. Ich wollte nur hören, ob es dir gut geht. Ja, sehr. Ich bin gerade in einem Gespräch. Oh, entschuldige. Es ist bloß... Ich hatte Sehnsucht nach dir. Ganz schnell noch. Deine Schwester hat aus Sardinien angerufen. Es geht ihr gut. Schön. Wann kommt sie wieder? Nicht so schnell. Karua hat noch so viel Resturlaub. Da haben beide beschlossen, länger zu bleiben. Ach, Lorenza. Meine kleine Lorenza. Das ist gut. Sollen sie. Es bringt sie vielleicht auf andere Gedanken. Wann kommst du nach Hause? Das dauert noch, Livia. Am Abend, denke ich. Na gut. Bis dann. Ciao. Warum haben Sie sie versteckt, Signor Bertaghi? Weil sie allen Männern hinterher schaute. Und nicht nur hinterher schaute. Sie lächelte alle männlichen Wesen an. Wir haben ja probiert, mit ihr Spaziergänge zu machen, aber das war unmöglich. Unmöglich? Warum? Einmal sind wir von 3 jungen Männern regelrecht verfolgt worden. Wie hungrige Wölfe waren sie hinter uns her, rückten immer dichter an meine Tochter heran. Und sie wollten über mich herfallen. Meine Frau, die gute Seele, hat mich dann in ein Geschäft gezogen. Seit diesem Vorfall haben wir auf unsere Spaziergänge verzichtet. Ja, das ist hart. Ihr habt ein Leben lang gelitten, du und deine Frau, die gute Seele. Der Arzt sagt, das sei eine Krankheit. Mein Töchterchen ist ein ehrbares Mädchen, aber sie ist krank. Es ist eine Krankheit, dass sie alle Männer ansieht, ihnen zulächelt und zu allem bereit ist, egal was sie von ihr verlangen. Erotismus nennt man das. Abnorme Reizbarkeit, die da in ihrem Körper flackert. Das ist der Grund, warum wir nicht mehr mit ihr ausgegangen sind und sie auch nicht mehr allein gelassen haben. Solange meine Frau noch lebte, hat sie unermüdlich über sie gewacht. Seit ihrem Tod bin ich allein für sie verantwortlich. Das ist schwer. Und dann wird man auch noch von der Polizei im Stich gelassen. Signor Bersaghi, ich denke, wir sollten jetzt zu Ihnen nach Hause fahren. Wir müssen uns umsehen im Zimmer Ihrer Tochter. Vielleicht... Ja, schon gut. Achso, ich brauche noch Ihre Daten. Ihr voller Name? Bersaghi Amancio. Geboren? Am 12. Februar 1909. Aber das habe ich doch schon alles Ihren Kollegen gesagt. Sie haben aber viele Schlösser an der Tür, Signore. Das musste sein. So, kommen Sie herein, bitte. Zuerst das Zimmer Ihrer Tochter. Ja, hier. Ich habe alles so gelassen. Da Ihre Puppen und so. Puppen, tatsächlich. Und alle wie Schneewittchen als Königin. Das ist ja dunkel wie in einem Kellerloch. Die Rollläden könnte man noch wenigstens... Ja. Jetzt schon. Soll das heißen? Ja. Es ging nicht anders. Bevor ich morgens aus dem Haus ging, sicherte ich alle Fenster mit Schlössern, ließ die Rollläden zu 3/4 herunter und blockierte auch die mit Schnappschlössern, damit sie sie nicht hochschieben konnte. Sie haben sie gefangen gehalten? Ach, Mascarante, halt den Mund. Du wirst nie verstehen, was hier los war. Vom Fenster hat sie immer den jungen Männern zugerufen und den Rock gehoben. Es ging alles gut. Es ging alles gut, glauben Sie mir. Ich fühlte mich gar nicht wie ein alleinstehender Vater mit einem behinderten Kind, eher wie ein Ehemann. Morgens ging ich zu Gondran zur Arbeit. Die große Spedition. Was machen Sie da? Ich kontrolliere die Spesenabrechnungen der Fernfahrer. Die sind in ganz Europa unterwegs, verstehen Sie? Ja, erzählen Sie weiter. Sie gingen morgens zur Arbeit? Ja, also... Und abends, wenn ich wieder nach Hause kam... War alles gerichtet, alles war sauber. Sie kochte. Das ging fast ein Jahr lang so. Doch dann, eines Morgens, ich bin immer zwischendurch mal nach Hause gekommen. Das machte ich immer so, gegen 9 Uhr. Da war sie nicht mehr da. Morgens um 9. Ja, und die Schlüssel aufgebrochen. Irgendwas zerstört? Nein, nichts. Ich kann mir das nicht erklären. Ich bin so gegen 8 Uhr in die Firma gegangen. Das heißt, zuerst gegenüber in die kleine Bar. Das mache ich jeden Tag ein paar Mal, um meinen Grappa zu trinken. Jeden Tag? Das mache ich seit meinem Unfall. Unfall? Seit 25 Jahren bin ich bei Gondrand. 15 Jahre davon habe ich als erster Fahrer die riesigen LKWs gefahren. Sogar bis nach Moskau. Ach, mit einem Lastwagen hatten Sie den Unfall? Mit dem Mailand Bremen. An der Peripherie von Bremen war das. Es war Nacht, es regnete, ich fuhr ganz langsam, 40 etwa. Plötzlich tauchte vor meinem Kühler ein VW-Käfer auf. Vater, Mutter, 2 Kinder, die Schwiegermutter. Der VW hatte eine rote Ampel überfahren. Mein Gott. Der VW war ein einziger Blechhaufen und überall floss das Blut daraus. Es war grauenhaft. Ich hörte noch, wie mein Beifahrer schluchzte. Mama mia, wir haben alle umgebracht. Ja, und der Körper hilft. Hilft, die Erinnerung wegspülen, die Bilder, das Blut. Ich hatte sie alle umgebracht. Man hat mir in Bremen Korn zu trinken gegeben, auf den Schock. Ich habe nie Schnaps getrunken vorher. Ja, und seitdem trinke ich Schnaps. Und jetzt ohne Donatella? Wie willst du je damit aufhören? Hatte noch jemand Schlüssel zu Ihrer Wohnung? Der Portier, ja. Sonst keiner. Das ist schlimmer als verrückt zu werden, sage ich Ihnen. Kein Hinweis auf Ihr Verschwinden, nichts angerührt, alle Schlösser intakt. Und Donatella war trotzdem nicht mehr da. Warum wird ein solches Mädchen entführt, Duca? Wird der Vater erpresst? Er ist ein einfacher Mann. Lösegeld ist von ihm nicht zu erwarten. Rache? Der Mann hat keine Feinde. Im Gegenteil, alle haben Mitleid mit ihm. Für mich gibt es nur ein Motiv bei ihrer Schönheit. Sexuelle Ausbeutung und Prostitution. Die Nachbarn sind Freiberufler, Angestellte, Rentner. Mit einer Entführung dieser Art haben die nichts zu tun. Wenn sie so abgeschottet lebte, wieso wussten die Entführer von ihr? Von ihrer Schönheit, ihrem Körper? Keine Ahnung. Aber sie mussten detailgenau über sie informiert sein. Sowohl über ihren geistigen Zustand als auch über ihre täglichen Gewohnheiten. Und diese Feinherrschaften mussten auch über Kontakte verfügen. Donatella fiel ja auf. Also mussten sie gut betuchte Kunden kennen, die bereit waren, teuer für eine geistig Zurückgebliebene zu zahlen, die so schön war wie sie. Und dazu noch mannstoll. Was ist mit dem Portier des Hauses? Er hatte doch die Wohnungsschlüssel. Er streitet es ab. Und ich glaube ihm auch. Und die Rotlichtbezirke? Das sind eben keine Bezirke. Kontinente sind das. Die Welt der Bordelle ist so unendlich weit verzweigt und komplex und von so vielen üblen Subjekten bevölkert. Die paar Polizisten von der Sitte sind doch total überfordert. Außerdem fürchten sich unsere Kollegen vor nicht so sehr wie vor dem organisierten Verbrechen. Ja, wer weiß, ob sie nicht ins Ausland verschleppt wurde. Ich bin davon überzeugt, dass die Mafia damit mischt. Wieso? Das ist nicht nur eine große Frau, die sie gekidnappt haben, sondern auch ein großes Geschäft. Eine geistig Minderbemittelte, die mit jedem Sex machen will, das ist die Mona Lisa, die blaue Mauritius. Männer, Livia, Männer mit Geld. Ist wirklich schon alles versucht worden, sie zu finden? Es sieht so aus, als müssten wir das Ganze noch einmal komplett überprüfen. Ich habe Signor Bertzagi versprochen, den Fall neu aufzurollen. Ich persönlich. Wir haben sie, dottor Lamberti. Donatella Bertzagi. Wie? Was? Auf einmal wird sie gefunden. Nach monatelangen Ermittlungen. Wir haben doch eben erst... Mascanti, was ist passiert? Wo ist sie gefunden worden? Auf der alten Landstraße nach Lodi. Am Straßenrand lag sie. In einem brennenden Haufen Apfel und Unkraut. In einem brennenden Haufen mit Abfall und Unkraut. Am Straßenrand? Ja, ich weiß gar nicht, wie die das feuchte und faule Stroh und Laub in Brand setzen konnten. Es brannte wohl auch nur so halb. Dafür zogen dicke, fette Qualmwolken über die ganze Straße. Und dann wahnsinns Gestank. Donatella? Ja. Einigen Autofahrern ist aufgefallen, dass der Rauch ein widerlich süßes Aroma hatte, ein ekelerregender Geruch. Ein Bauer schaute sich das von nahem an und sah eine große Hand. Eine Hand mit rot lackierten Fingernägeln. Wer sagt, dass es Donatella ist? Der Pathologe. Sie sagen, die Frau muss sehr groß und sehr schwer gewesen sein. Das Gesicht war vorher brutal eingeschlagen worden. Ein Lenone, ein Maniaccia, wie die Römer sagen. Ein mieser, feiger Lude. So, Mascaranti, du weißt, was du zu tun hast. Du bringst mir jetzt einen von diesen Zuhälterschweinen. Ist der Vater schon benachrichtigt? Er hat sie schon identifiziert. Wie bitte? Ihr habt den armen Mann einfach so gequält? Ja, seid ihr des Wahnsinns? Er war ganz ruhig. Das ist ihr Rot, hat er gesagt. Zu Hause im Bad steht ein Fläschchen mit dieser Nagellackfarbe. Wo ist er? Nebenan. Er ist etwas schwach. Etwas schwach. Du bist etwas schwach, Mascaranti. Und zwar im Kopf. Signor Bertzagi. Sie ist es. Auch wenn das Rot ihrer Fingernägel nicht gewesen wäre. Ich sehe, dass sie es ist. Der Schulterknochen ragt ein wenig heraus. Sehen Sie so... Und am linken Fuß die Narbe. Da ist sie als Kind einmal gestutzt. Und ein geschickter Chirurg hat sie dann zusammengeflickt. Was ist das? Diese Kühlzellen, kalte Ruhe. Signor Bertzagi, Sie haben Schreckliches durchmachen müssen. Und diese Augen. Wenn Sie nicht schlafen können, hier sind zwei Tabletten. Soll ich Ihnen eine Spritze geben? Nein, nein, danke. Keine Spritze. Diese Augen. Grüne Glut. In einer Maske aus Asche. Sie müssen leben, Signor Bertzagi. Sie können uns bei unseren Ermittlungen sehr behilflich sein. Denken Sie, ich will mich umbringen? Nein. Ich werde leben, bis Sie den Mörder meiner Tochter gefunden haben. Wenn Sie 1000 Jahre brauchen, dann werde ich eben 1000 Jahre leben. Ich werde nicht eher sterben, als bis ich dem Mörder in die Augen gesehen habe. Ach, rein mit der Terrone-Sacke, sonst kriegst du eins in die Fresse. Was garantiert, wie wandelst du denn deine eigenen Landsleute? Du kommst doch auch aus dem Süden. Ich kann Zuhälter nicht ausstehen. Sie sind faul, arrogant, selbstherrlich, ausgestattet mit dem fiesesten und vorstellbaren Charakter. Und ich würde sie gern stundenlang in den Arsch treten. Hey, Kommissario, muss ich mir das bieten lassen? Ich bitte Sie, rufen Sie Ihren wild gewordenen Kollegen zur Raison. Im Übrigen bin ich Arzneimittelvertreter. Wenn ich gewusst hätte, was der Sergeant von mir denkt, dann... Setz dich hin und halt die Schnauze. Du bist also Salvatore Carasanto, 22. Erst 22 und doch schon einer der berüchtigsten Zuhälter, der diese Metropole der Moral hier unsicher gemacht hat. Du hast zig Mädchen in die Prostitution getrieben. Fast alle Bordelle der Stadt werden von dir beliefert und du lebst davon wie die Made im Speck. Nein, nein, das ist nicht wahr. Eine Jugendsünde wollen Sie mir hier doch nicht ankreiden, Kommissario. Nehme ich mal an. Wie gesagt, ich bin Arzneimittelvertreter. Ich weiß, mein Schätzchen. Außerdem hast du Tuberkulose und ein schwaches Herz, du kranke Ratte. Unserer Kenntnis nach hast du 2 Dutzend Mädchen in den Kreislauf eingespeist, wie ihr das nennt. Wahrscheinlich sind es 40 oder sogar 60 gewesen. Und da schämst du dich nicht, hier vor mir zu sitzen, geschniegelt und gebügelt und uns irgendwelche Storys aufzutischen? So, Schluss jetzt. Was ich diesmal will, ist dein Fachwissen. Also hör zu und nutze deine Chance. Wenn ich Ihnen helfen kann, Kommissario, gerne. Du wirst... Betten? Vor ein paar Tagen ist hier ein Mädchen ermordet worden. Knapp 2 Meter groß, circa 2 Zentner schwer. Bildschön und leider geistesschwach. Ich habe davon gehört. Was soll das heißen, ich habe davon gehört? Was ich sage, es war ein reiner Zufall. In einem Lokal, einer Pizzeria, hat mir ein Typ, ein etwas schräger Vogel, davon erzählt. Er hat das größte Geschäft seines Lebens gemacht, hat er gesagt. Das größte Geschäft seines Lebens? Ja, und das wolle er jetzt feiern. Und wie ist der Typ? Das weiß ich nicht. Das soll ich glauben? Ihr kennt euch doch alle, ihr seid doch wie Pech und Schwefel. Tut mir leid, ich habe ihn nie zuvor gesehen, mehr weiß ich wirklich nicht. Pass mal auf, du Cicerone der Prostitution, dann... Dann zeichnest du mir ganz genau auf. Ich kann nicht zeichnen. Wie sah er aus? Er hatte Hühneraugen. Wie bitte? Na, so runde Augen, wie Hühner. Sehr, sehr komisch. Das kannst du unserem Zeichner erklären. So, und danach zählst du mir alle Bordelle, Puffs und Apartments auf, die du kennst, alle kulturellen Vereinigungen, alle Läden für Unterwäsche, alle Friseure der Peripherie, wo Frauen gehandelt werden und so weiter. Hast du verstanden? Wenn ich Ihnen einen Gefallen tun kann, Kommissario, werde ich meine zugegeben geringen Kenntnisse auf diesem Gebiet gern zur Verfügung stellen. Das würde ich dir auch raten. Sonst schicken wir dich in dein Heimatdorf zurück. Hausarrest und beim allerersten Fehltritt... sorge ich dafür, dass du für mindestens 10 Jahre hinter Gittern landest. Duca, mein Lieber, was ist passiert? Erzähl es mir. Kannst du darüber nicht sprechen? Ach, Livia, wenn überhaupt, dann mit dir. Sie haben die junge Frau gefunden. Donatella. Halb verkohlt. In einem Haufen Laub und Gestrüpp. Es muss ein furchtbarer Anblick gewesen sein. Und darüber willst du nicht reden. Ich kenne dich doch. Jetzt musst du den Schuldigen finden. Es wäre schön, wenn du ab morgen mein Chauffeur wärst. Dummkopf. Ich chauffiere dich doch immer zu, Tag für Tag. Da brauchst du doch nicht zu fragen. Es ist delikat. Es sind Bordelle, in denen ich ermitteln muss. Ich kann da nicht als Polizist auftreten. Ich muss mich als Kunde ausgeben. Gut. Dann werde ich dich also bei dieser ganz speziellen Panoramatour chauffieren. Ganz speziell? Du sagst es. Das können Kurzwarengeschäfte sein, Obstläden. Und im Hinterzimmer? Ist dir eigentlich bewusst, wie viele Puffs es hier in Mailand gibt? Dann müssen wir bald anfangen, nicht? Sie haben sie bei lebendigem Leibe verbrannt. Wenn ich dich nur erlösen könnte davon... Wenigstens für einen Augenblick. Hilf mir doch dabei, bitte. Entschuldige, aber ich... Basta! Du nimmst nicht die geringste Notiz von meinem Charme und denkst immer nur an die Arbeit. Ach, Liebster. Ach, du lieber kleiner, großer Livia-Engel, du. Hier ist es, Via Manzoni. Keine schlechte Gegend. Ist es eine Wohnung? Ja, im obersten Stock. Wo soll ich warten? Stell dich hier in die Einfahrt, dann kann kein Auto raus. Gut. Morgens sind nicht viele Mädchen da. Sie suchen sich eine aus, aber sie müssen vorher bezahlen. Schon gut, ich zahle vor der Lieferung. Und du wartest im Auto bei Livia. Verstanden? Verstanden? Ja. Stört dich der Krach? Die Zimmer auf der anderen Seite des Flurs sind ruhiger. Aber sie geben sie mir nicht. Elende Rassisten. Zieh dich wieder an, ich bin nicht deshalb hier gekommen. Ich will mit dir reden. Du spinnst, hä? Ich bin Polizist. Ein Bulle. Schön bist du, du schwarze Perle. Brauchst keine Angst zu haben. Ich möchte nur ein paar Informationen von dir. Was willst du wissen? Es geht um ein 2 Meter großes Mädchen. Schön, aber schwachsinnig. Ein außergewöhnliches Mädchen. Männer mit außergewöhnlichem Geschmack hätten Gefallen an ihr. Hast du von diesem Mädchen gehört? Das ist alles, was ich von dir wissen will. Ja. Ja. Von einem Kunden habe ich davon gehört. Das war Ende August. Vor 3 Monaten ungefähr. Er war gekommen, weil es hier eine Schwarze gab. Mich. Volltreffer. Das gibt's nicht. Du bist ein Glücksfall. Er war so einer von denen, die immer reden müssen. Er beichtete gleich, dass er auf andersartige Frauen stand. Er war auch schon mit einer Japanerin und sogar mit einer Lesbe im Bett gewesen. Aber diese große Frau, davon hat er geschwärmt. Und hat sich dabei immer mehr erregt. Sie sei einsame Spitze. Einsame Spitze, das muss Donatella sein. Was war das für ein Mann? Er war klein, sehr klein und ziemlich fett. Ja, du klein, ziemlich fett? Ja, er war ein bisschen so wie ein verzogenes Kind. Hat erzählt, dass er nachts von ihr träumen würde und er würde 500.000 Lire für sie zahlen. Eine 500.000, 5-mal mehr als für dich. Kannst du ihn noch mehr beschreiben? Hat er was Besonderes? Wie gesagt, klein, schütteres Haar, Bauch. Ah ja. Und ein ziemlich großes schwarzes Muttermal am Hals. Das kam sogar aus dem Hemdkragen raus. Was könnte er gewesen sein? Ingenieur, Lehrer, Künstler, Geschäftsmann? Dürfte ich vielleicht was trinken? Ja, ja, trink ruhig. Weißt du, mit Polizisten sprechen, das macht mir Angst. Was fällt dir noch ein? Denk nach, los, weiter. Was war das für ein Typ? Willst du auch einen Whisky? Nee, danke. Der hatte Geld, der Mann. Er war so eklig. Er hat mich permanent bekrapscht und ständig geredet von ihr und dass er viel Geld ausgeben würde für sie und dass er viel Geld machen würde mit Plastikkram. Kleiner, fetter Geschäftsmann, der mit Plastik handelt. Großes Muttermal am Hals. Glückwunsch, Stucker. Das ist die heiße Spur. Vielen Dank. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Wie heißt du eigentlich? Negerhure. Was? Mädchen, du bist auf der Kippe. Warum gibst du dich so auf? Warum nicht? Wie ein Glas, das genau an der Tischkante steht. Das ist doch alles eine einzige Schweinerei. Wie heißt du? Hier, mein Pass. Kannst mich ruhig einlochen, Bulle. Herero Akaunu, Beruf Hausfrau. Herero, ich lass dich laufen und nenn mich nicht Bulle, du. Zieh dich an, ich bring dich hier raus. Gib dich nicht auf, Herero. Ich brauche dich noch. Was willst du noch von mir? Zieh dich an und komm. Das ist eine Falle, oder? Ich möchte trinken. Whisky. Wenn möglich, McKenzie. Hallo? Ja, eine Flasche Whisky, bitte. Haben Sie McKenzie? Oh, schön. Ja, danke. Ihr Whisky kommt gleich. Was willst du von mir, Bulle, hm? Du spendierst mir dieses schicke Hotelzimmer und den Whisky doch nicht umsonst. Nein, ich habe einen Plan, aber ich fürchte, du bist schon zu betrunken. Ah ja, danke. Schreiben Sie es auf die Rechnung. Und hier, das ist für Sie. Salute. Also schieß los. Sag mir, was ich tun soll. Hauptsache, du verstehst noch, was ich sage. Herero, du hast doch bestimmt jede Menge Freundinnen und Kolleginnen. Du rufst sie alle an und fragst sie nach dem großen Mädchen, nach Donatella, ob sie was wissen über sie. Und die sollen alle ihre Freundinnen nach ihr fragen. Hast mich verstanden? Klar. Ich bin zwar besoffen, aber nicht blöd. Besoffen ist gut. Sternhagel voll. Livia wird dir helfen, wenn du Telefonbücher brauchst. Ich habe eine Freundin, die ist sowas wie eine internationale Uhrenagentur. Die hat alle Telefonnummern. Und noch etwas. Kannst du vielleicht ein bisschen weniger trinken? Vergiss es. Vergiss es, Duca. Sie werden so lange mit kleinen, schlabrigen Plastikfabrikanten ins Bett geschickt, bis sie nur noch saufen können. Livia, ich gehe jetzt. Ist gut. Bitte lass sie keine Sekunde aus den Augen, nicht mal, wenn sie aufs Klo muss. Wenn du dich umdrehst, springt die aus dem Fenster. Mhm. Ja, stimmt. aber erst, wenn ich die Telefonate erledigt habe. Ciao, ich bin dann weg. Ciao, Duca. Was bist du eigentlich für eine? Auch ein Bulle? Siehst eigentlich nicht so aus. Nein, ich helfe manchmal dem Kommissario. Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Eine Narbe neben der anderen. Zuhälter. Ich hatte einen Job für die Polizei. Das fiel denen auf. Um mich zum Reden zu bringen, haben sie eine Rasierklinge genommen und sie durch mein Gesicht gezogen. Reicht das? Ja, deshalb habt ihr so einen Hass auf die... auf die Zuhälter. Deshalb seid ihr so scharf auf die Luden der großen Idioten. Logisch. Gib mir noch einen Whisky. Da. Und du? Mhm. Bist du sicher, dass du keinen willst? Mhm. Kommissario? Ich habe ihn. Es war kinderleicht. Wie, was? Wen hast du? Den kleinen Dicken mit dem Muttermal am Hals. Den Plastikgeschäftsmann. Er ist nebenan. Er ist zwar etwas grünlich im Gesicht. Ja, bravo, Mascaranti, Spitze. Komm und schreib mit. Ja. Guten Abend. Was wünschen Sie von mir? Signor Salvasati. Zu Ihren Diensten. Signor Salvasati, ich möchte Sie nur um einen kleinen Gefallen bitten, denn Sie wollen doch sicher der Justiz behilflich sein. Natürlich, selbstverständlich. Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie einmal in Begleitung eines Mädchens waren, das ein ganzes Stück größer war als normal, nämlich knapp 2 Meter. Dieses Mädchen hatten Sie in einem Freudenhaus kennengelernt. Ja, ich meine, mich daran erinnern zu können. Schön, ja, der eine mag dies, der andere mag das. Typischer Lombarde, der überlegt er sich 3-mal, bevor er sich festlegt. Keiner will Ihnen einen Strick drehen und ihn lebenslänglich aufbrummen. Oh. Ich habe nur ein paar Fragen und bitte um schnelle und präzise Antworten. Ja, selbstverständlich. War die große und schwere Frau diese hier, auf dem Foto? Ja, das war sie. Ich will die Adresse des Apartments wissen, in dem Sie das Mädchen getroffen haben, und eine Telefonnummer. Via Scolari 23. Mit einer Telefonnummer kann ich nicht dienen. Ich habe die Adresse über eine fliegende Einladung erhalten. Signor Salvasati. Signor Salvasati, erklären Sie mir das. Was ist das? Luxusbordelle bedienen sich der Technik der persönlichen Einladung. Man trifft sich mit einem seriösen Herrn in einer Bar, um sich kennenzulernen. Dann kommt das Angebot. Ah ja, und so ist Ihnen ein andersartiges Mädchen angeboten worden. Ja. Er hat mir aber auch viele andere Frauen angeboten. Ich bin halt so Kommissario, da kann ich nichts machen. Obwohl ich mich manchmal dafür schäme. Ja. Signore, sagen Sie mir nur noch, wer dieser Mann war. Haben Sie eine Telefonnummer? Nein. Schauen Sie doch mal nach. Vielleicht unter Avocato Baruti. Handelsrecht, um Ihre Frau ein wenig irre zu führen. Der Herr, von dem ich sprach, bringt einen sofort zu den Apartments, die jedes Mal wechseln. Wie praktisch. Deshalb spricht man von fliegenden Einladungen. Und deshalb kann ich Ihnen auch keine Telefonnummer geben. Gut, Sie können gehen. Ich danke Ihnen für die Information. Gerne. Meine Güte, Duca. Du hast wirklich keine Ahnung. Sexvermittlung mit Terminvergabe, wie beim Zahnarzt. Mascaranti, dann fährst du jetzt zur Via Scolari, nimm ein paar Leute und heb den Laden aus. Ich bin im Hotel Cavour zu erreichen. Ciao, Duca. Komm rein. Wo ist sie? Im Bad. Keine Sorge. Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie keine Sekunde allein lassen. Ist ja gut, Duca. Herrero, mach auf bitte. Der Kommissario ist da. Kommen Sie rein, Signorina Polizistin, die Tür ist nicht abgeschlossen. Oh, Duca, pass auf, dir brennt noch die Sicherung durch. Aber ich komme sofort. Bist du jetzt beruhigt? Ja, tut mir leid, Livia. Aber ein Bad ist schließlich der Ort, an dem man sich am bequemsten umbringen kann. Was ist denn los? Ich kann mich ja wohl mal duschen, oder? Entschuldigung, ich wollte nur wissen, was deine Telefonate machen. Wir haben alle Ihre Freundinnen angerufen, aber herausgefunden haben wir nichts. Eine sehr vage Spur führt nach Assisi. Eine Freundin von mir. Vor einigen Monaten ist sie zurück nach Assisi zu ihren Eltern gezogen. Sie ist ziemlich krank. In Assisi geboren, in Mailand auf dem Strich und dann wieder zurück. Sie hat das Mädchen gesehen. Sie wusste sogar, dass sie Donatella hieß. Ja, was heißt hier vage Spur? Ja. Rede weiter. Ja, was denn? Ja, rede weiter. Sie hat sie in einer Wohnung gesehen, als das Mädchen... Keiner von ihnen hat sie je zu Gesicht bekommen. Sie war immer in ihrem Zimmer eingeschlossen. Doch dann, eines Nachts, gab es wohl ein großes Durcheinander. Und Donatella hat plötzlich angefangen, herzzerreißend zu schreien. Nach ihrem Papa. So laut, dass man es bis auf die Via Manzoni gehört hat. Bis auf die Via Manzoni. Nach ihrem Papa. Porco Dio. Das wilde Trompeten einer verzweifelten Elefantin. Die Freundin von Herrero war in ihr Zimmer gekommen, als die beiden Zuhälter sie geschlagen und ruhig gestellt hatten. Hast du die Adresse der Wohnung? Ja, hier, ich habe sie aufgeschrieben. Ich werd noch wahnsinnig, das ist doch ein schlechter Witz. Luca, was ist denn? Das Haus steht nicht mehr, wir waren schon da. Es wurde abgerissen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, sie unterhalten ihre Bordelle immer in Abbruchhäusern, so können sie später ihre Spuren einfacher verwischen. Hat deine Freundin noch was erzählt? Nein. Mehr weiß sie nicht. Sie war an diesem Abend das erste Mal dort und auch das letzte Mal. Ihre Freunde ist wollten gut. Nicht, dass sie nochmal... Dann bitte sie, dir den Namen ihres Beschützers zu geben. Der ich kennt werde die Besitzerin sie nicht das? Anrufen dann, und sie danach fragen. Dann sag mir wenigstens den Namen deiner Freundin in Assisi. Den hat sich deine Kollegin bereits notiert. Das Telefon, an dem ich sie angerufen hatte, war nämlich in einer Kneipe. Ich musste ihren Namen ausrufen lassen. Da hat sie ihn sofort in ihren Kalender geschrieben. Bravo, Olivia. Du bist auf Zack. So, jetzt hör mal gut zu, Polizist. Meine Freundin lässt du gefälligst in Ruhe. Ihr geht es sehr schlecht. Sie ist mit den Nerven am Ende. Du schleifst sie nicht nach Mailand und verhörst sie Tag und Nacht. Dann wärst du nicht mehr der korrekte Typ, sondern einfach nur ein genauso beschissener Bulle wie alle anderen auch. Wenn ich es doch nur wäre. Du bist in Ordnung, schwarze Perle. Olivia, gib ihr den Zettel mit dem Namen ihrer Freundin. Hier, Herrero. Wir brauchen das nicht. Ich gebe dir meine Telefonnummern. Wenn du irgendetwas brauchst, ich bin jederzeit bereit, dir zu helfen. So, und jetzt kannst du gehen. Bist frei. Und danke für deine Hilfe. Ich kann gehen? Ja. Im Ernst? Ja. Na dann, bevor du es dir anders überlegst. Glaubst du, dass sie sich umbringt? Ich weiß es nicht. Wir haben wenig getan, es zu verhindern. Ich brauche jetzt auch einen Schluck Whisky. Und ich brauche deinen Rat, Liebe. Wir haben keine einzige Spur, die uns zu Donatellas Mörder führt. Das wird noch Monate dauern. Was hältst du davon, wenn ich den Fall Mascaranti überlasse? Ist das jetzt eine ernsthafte Frage? Was soll das, Duca? Was das soll? Ja, was? Warum haben wir es nicht mit handfesten Bankräubern zu tun, die den Mumm haben, eine Filiale zu stürmen oder einen Postzug zu überfallen? Weißt du, ich habe die Nase voll von diesen armen Huren und diesen widerlichen Luden und den alten geilen Böcken, auch von diesen verdammten Kupplerinnen, die ihren Kunden kleine Mädchen, riesenden Zwergen und Affen und was weiß ich noch alles für ihre Perversitäten offerieren. Es reicht mir einfach. Mich kotzen diese ehrenhaften Blutsauger an, die sich auf Kosten ausgebeuteter Frauen eine goldene Nase verdienen. Und genau deshalb musst du weitermachen, damit diese Widerlinge wenigstens weniger werden. Mascaranti alleine schafft das nicht, das weißt du genau. Du und viele andere werden gebraucht, um gegen diese Abscheulichkeiten vorzugehen. Wenn du das nicht tun willst, wenn du dich lieber in Ruhe ekeln willst, was soll dann der kleine Polizist machen, der bei einer Razzia die Papiere der Zuhälter kontrolliert, die offen herumflanieren und auf ihre Goldhennen aufpassen, die sie in den Nebenstraßen versteckt halten? Aye, aye, Sir, habe verstanden. Weißt du, was das heißt? Tja, mein Engel. Wir müssen noch einmal ganz von vorne anfangen. Aber du hast recht. Ich muss diese verdammten Kuppler finden, die Donatella gekannt, ausgebeutet und dann bei lebendigem Leibe verbrannt haben. Und das wirst du, Duca. Mascaranti? Dottore? Komm mal rüber. Ja? Mascaranti, wir müssen noch mal von vorn anfangen. Wir brauchen noch mal diesen Terrone. Wir müssen alle Puffs aufsuchen, um die Kuppler zu finden. Und zwar systematisch. Apropos Terrone. Ich glaube, wir haben einen Hinweis. Eine Nutte aus Turin hat unser Hühnerauge erkannt, sagt sie jedenfalls. Und ich dachte schon, das Hühnerauge hatte sich dieser Carasanto bloß ausgedacht. Das wäre unglaublich. Sie sagt, sie sei mit ihm in Lodi gewesen. Bei einem Cousin von ihm, der ein Restaurant hat mit Pension. Ausgerechnet in Lodi. Donatellas Leiche wurde nicht weit von Lodi gefunden. Wir sollten auf jeden Fall mal hinfahren. Ja, ich sage Livia Bescheid, sie fährt uns. Was ist das denn? Unter der Tür durchgeschoben. Das sind die Namen und Adressen der Mörder deiner Tochter. Franco Baronia hat sie mit einem Stein erschlagen, wohnt in Via Ferrante Aporti 86 zusammen mit seiner Freundin namens Concetta Giazzone, loses Frauenzimmer, arbeitet nachts als Garderobenfrau in einem Nightclub, hat geholfen, deine Tochter zu entführen. Michelone Sarosi kennst du bestens, ist Barmann in der Kneipe, in der du immer deinen Krapper trinkst. Die beiden anderen kennst du auch, die sind Kunden dort. Ist Michelone da? Buongiorno, Signor Bersacchi. Nein, er ist nicht da. Hat er heute frei? Er hat frei, so oft er will. Und kommt, wann es ihm passt. Aber rausschmeißen kann ich ihn nicht, denn die anderen sind noch schlimmer. Ein Grabber, Signor Bersacchi. Ja. Kommt er heute Nachmittag? Woher soll ich das wissen? Wollen Sie etwas mit ihm besprechen? Ja, aber dringend ist es nicht. Entschuldigen Sie, Signorina Giazzone, ich wollte Sie nicht stören. Ja, was ist? Wer bist du? Amancio Bersacchi, der Vater von Donatella, Sie wissen es schon. Ich weiß nicht. Ich habe nichts getan. Bleib hier. So, willst du noch eine? Warum sagst du hast es nicht getan? Und überhaupt, was hast du nicht getan? Donna, lass es zurück, du, da hast du deinen Teil. Guck, was dein Schädel aushält. Franco? Franco? Der Vater von Donatella ist hergekommen. Der stand ganz plötzlich vor meiner Tür. Irgendjemand muss ihm alles gesagt haben. Ich habe ihm eine verpasst. Und jetzt liegt er hier halb tot drüben im Flur. Ich habe furchtbare Angst. Franco? So, du miese Schlampe. Du kommst jetzt mit ins Bad. Lass dich nicht so hängen. Ein bisschen mit. Gleich bist du wieder wach. Was machst du denn? Warum habt ihr sie umgebracht, ihr Schweine? Warum habt ihr sie umgebracht? Kein Verdacht. Ihr habt sie mir weggenommen. Sag mir sofort, warum ihr sie umgebracht habt, sonst ertränke ich dich auf der Stelle. Sie hat Ärger gemacht. Was hat sie? Ärger gemacht? Sie hat es gerne gemacht, wirklich. Sie ging auf alle Hörner zu, aber manchmal schrie sie eben rum und tobte. Was hat sie geschrien? Jetzt hat einfach kein Rankommen. Und so laut, sie hat das ganze Haus zusammengebrüllt, die ganze Straße. Papa, Papa, Papa! Immer wieder, ohne Pause, ohne aufzuhören. Mein Gott, von den Freien abgesehen, die das natürlich auch nicht gepasst hat. Die hat uns zum Wahnsinn getrieben. Wir mussten ihr Beruhigungs- und Schlafmittel geben. Die hätte uns hochgehen lassen, uns alle! Ihr habt sie vollgestopft mit Drogen, stimmt's, ihr Schweine? Und geschlagen habt ihr sie? Was sollten wir denn machen? Mensch, die war völlig durchgeknallt! Völlig durchgeknallt war die! Wir mussten sie irgendwie aus dem Verkehr ziehen, verdammt. Was hätten wir denn auch machen sollen? Alles ging schief, verstehen Sie doch. Wir waren echt verzweifelt. Verzweifelt? Was kann ich denn? Lass mich los! Ich würde gern den Besitzer dieses Hotels sprechen, Polizei. Das bin ich. Wünschen Sie, das Register zu sehen? Nein, wir suchen diesen Mann hier. Es ist natürlich nur eine Zeichnung. Es kommt nur auf die grobe Ähnlichkeit an. Die Augen, sehen Sie? Seltsam. Sein Gesicht verkrampft sich, als würde die Haut von innen zusammengezogen. Ja, ja. Uns wurde gesagt, Sie hätten einen Cousin, der ungefähr so aussieht? Ja, die Zeichnung ist gut getroffen. Er hat diese Augen. Hühneraugen, ja. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Endlich kann ich wieder ruhig schlafen. Das kommt überraschend, Signore. Setzen wir uns. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Wie heißt Ihr Cousin? Wie ich. Franco Baronia, genau wie ich, aber ich bin der Sohn des Salvatore. In was für einem Verhältnis stehen Sie zu Ihrem Cousin? In einem Verhältnis der Übergriffe und Gewalt. Erzähl, Signor Baronia. Er ist ein Halunke. Ich hatte ihn immer tunlichst auf Abstand gehalten. Dann kam er völlig verwahrlost bei mir an und Sie wissen ja, wie das bei uns Südländern so ist. Verwandte sind Verwandte. Ich habe ihn neu eingekleidet und ihm Arbeit gegeben. Das war ein großer Fehler. Lass dir Zeit und erzähl von deinem großen Fehler. Inwiefern hat er Sie enttäuscht? Als Kellner belästigte er die Frauen, war ungehobelt und grob. Er stahl Geld aus der Kasse, nahm immer wieder Flaschen aus der Bar für sich und seine Freunde. Dann vergab er hinter meinem Rücken Zimmer an Liebespaare, auch stundenweise. Und steckte das Geld dafür ein. Er machte aus meinem Hotel einen Absteiger. Ich habe ihn rausgeschmissen. Ich wundere mich bis heute, dass er nicht protestiert hat. 2 Jahre hatte ich Ruhe vor ihm. Und dann ging das Ganze von vorne los. Plötzlich tauchte er wieder auf. Mit 2 Frauen und einem Freund. Sie aßen, nahmen Zimmer. Natürlich ohne zu bezahlen. Und Sie haben das wieder hingenommen? Ich wollte sie rauswerfen. Er fragte nur, ob ich denn unbedingt wolle, dass er mir das Hotel abfackelt. Etwa 10 Kilometer von hier wurde vor kurzem ein Mädchen aufgefunden, das verbrannt worden war oder verbrannt werden sollte. Sie war noch nicht einmal tot. Sie war sehr groß. Wissen Sie etwas über dieses Mädchen? Ja. Ja, ich weiß etwas. Vielleicht sogar alles. Vielleicht sogar alles. Schrecklich. Auf einmal öffnet sich das Tor der Wahrheit. Ganz weit. Und ganz von allein. Er kam eines Tages mit ihr an. Eine andere Frau, eine Hure und ein Mann mussten sie stützen. Sie wirkte betäubt, vollkommen fertig. Haben Sie die Personalien aufgenommen im Gästeregister? Das war meine Bedingung. Moment, hier. Donatella Bersaghi, Franco Baronia, Sohn des Rodolfo, Concettina Giazzone und Michelone Sarosi. Nicht zu fassen. Mit Personalien und allem drum und dran. Und die haben Ihnen die Namen anstandslos gegeben. Vielleicht hatten Sie falsche Papiere. Wozu? Sie dachten, Sie haben mich im Griff und außerdem... Außerdem? Die hätten nicht mal das auf die Reihe gekriegt. Sie hatten dich im Griff, Signor Baronia. Du schickst niemanden auf den Strich, du bringst niemanden um, aber du versuchst, dich über Wasser zu halten. Auch wenn du dafür ein Verbrechen decken musst. Was geschah an jenem Abend? Gegen Mitternacht. Die Gäste waren alle zum Glück fort. Da hörte ich auf einmal eine herzzerreißende Frauenstimme. Sie rief, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa. Nein, sie rief nicht, sie schrie. Sie brüllte. Ich lief sofort nach oben. Ich hatte inzwischen kapiert, was da los war. Ich sagte zu meinem Cousin, wenn er nicht in 10 Minuten verschwunden ist, hole ich die Polizei auf der Stelle. Sie sagen, Sie hätten kapiert, was los war? Dass Sie das Mädchen entführt hatten, ja. Sie stopften sie mit Alkohol und Drogen voll und prostituierten sie. Hin und wieder kam der Ärmsten wahrscheinlich ihre Familie in den Sinn, vor allem der Vater. Und dann bekam sie eine Krise und rief nach ihm. Eine perfekte Beschreibung der Lage, Signore. Sie gingen dann aber doch. Alle zusammen. Sie packten sie ins Auto und fuhren davon. Das war ihr Todesurteil. 2 Tage später habe ich dann in der Zeitung gelesen, dass eine Frau, eine Riesin, in einem Haufen Gestrüpp verbrannt aufgefunden worden war. Das konnte nur sie sein. Warum haben Sie nicht wenigstens dann die Polizei verständigt? Warum? Ich bedauere zutiefst, dass ich so unanständig war, den Mund zu halten. Du bist der Cousin deines Cousins. Verwandte sind Verwandte. Das Blut lässt sich nicht verleugnen. Wissen Sie, wie ich Ihren Cousin finden kann? Nein. Aber ich gebe Ihnen die Adresse von Concettina Giazzone. Via Ferrante Aporti 86. Danke. Ich bin abfahrbereit. Muss nur noch die Lichter ausschalten und die Rollläden herablassen. Dein Freund... Concettina, willst du ihm nicht aufmachen gehen? Deinem sauberen Freund? Komm rein. Hey, hey! Ah! Oh! Oh! Scheiße! Hey, was soll das? Ich oh. Das zur Begrüßung. Oh, Scheiße, verdammt. Wo ist Concettina? Im Bad. Hallo. Mario und Josef, Sie haben sie. Hören Sie, Signore. Sag mir jetzt, wie ihr auf die Idee gekommen seid, mein Töchterchen zu entführen. Und wie ihr das angestellt habt. Wie ihr sie umgebracht habt, das weiß ich inzwischen. Jetzt will ich wissen, warum ihr sie weggeholt habt. Hören Sie auf. Ich sag's ja schon. Also? Sie war eine heiße Nummer. Das war doch bekannt. Wie sie die Männer vom Balkon aus angemacht hat, ihren Rock hochgehoben. Das wissen Sie doch am besten. Oh. Was wolltet ihr mit ihr? Geld machen, was denn sonst? Es gibt einen Haufen Perverse, die auf so einen Nymphomanen stehen. Egal, ob sie einen Dachschaden hat oder nicht. Oh. Woher hattet ihr die Schlüssel zu meiner Wohnung? Den brauchten wir nicht. Da genügt ein Draht. Signore, Sie wollen doch nicht... Wohin habt ihr sie gebracht? Wie habt ihr sie aus dem Haus gebracht? Die Wohnung unter ihrer war leer. Die Leute waren im Urlaub. Ja, aber woher wusstet ihr das? Woher? Du hast uns doch draufgebracht. Wenn du nicht so viel gequatscht hättest in der Bar über deine Tochter, dann wüssten wir gar nichts. Ich? Und dann haben wir eben nachgedacht. Und das Dienstmädchen haben wir rumgekriegt. Um 2 Uhr in der Nacht sind wir erst aus dem Haus. Das Dienstmädchen hatte ja einen Haustürschlüssel. Und der Portier bekam so nichts mit. Die ganze Nacht unter meiner Wohnung. Und die... Und dieses Dienstmädchen. Sie säuft so viel, Domiziana. Und sie ist plump und dumm. Domiziana, so heißt sie also. Michelona hat ihr den Kopf verdreht. Das ging ganz einfach. Die ist so blöd. So blöd. Du sagst, als ich ins Kommissariat bin, um das Verschwinden meiner Tochter anzuzeigen, war sie in der Etage unter uns. Ja, genau. Ach, hab ich doch gesagt. So, jetzt lass mich los. Verlass doch mal. Du Scheiße! Widerlicher Schwein! Signor Bertzaghi. Michelone, willst du mir einen Grappa bringen? Du kennst meine Gewohnheiten, nicht wahr? Aber woher? Da staunst du, was? Was soll das? Hey! Franco! Concettina, helf mir doch! Der Alte dreht völlig durch! Reiß nach deinen Freunden! Hier, sie sind tot. Siehst du, Concettina in der Badewanne und hier... Du mieser Kerl! Du Schwein! Ihr Schwein! Dies sind die Namen und Adressen der Mörder ihrer Tochter. Franco Baroni hat sie mit einem Stein erschlagen, wohnt in der Via Ferranta Porti 86, zusammen mit seiner Freundin namens Concettina Giazzone, loses Frauenzimmer, arbeitet nachts als Garderobenfrau in einem Nightclub, hat geholfen, deine Tochter zu entführen. Michelone Sarosi kennst du bestens, Barmann in der Kneipe, in der du immer deinen Grappa trinkst. Die beiden anderen kennst du auch, sind Kunden dort. Ist das der Brief? Ja. Warum sind Sie mit diesem Brief nicht zu mir gekommen, Signor Bertzaghi? Ich bin schon so oft zu Ihnen gekommen. Sie haben die Mörder nicht gefunden. Ich habe sie gefunden. Nein, Sie haben sie nicht gefunden. Jemand hat Ihnen den Brief unter der Tür durchgeschoben und da standen die Namen der Mörder drauf. Wissen Sie, wer das war? Nein, ich habe sie gefunden. Ich kann es Ihnen sagen. Es war das Dienstmädchen Ihrer Nachbarn. Sie hatte den Halunken geholfen und jetzt wollte sie sich rächen, weil Michelone nichts mehr von ihr wissen wollte. Du bist kein Verbrecher, ich weiß. Aber du hättest uns den Brief melden müssen. Auch wenn dein Vertrauen in die Polizei auf null gesunken war, was ich verstehen kann. Ich habe die Mörder gestellt. Sie haben 3 Menschen getötet. Das ist und bleibt Unrecht. Auch wenn die 3 ihre Tochter umgebracht haben. Ich habe das nicht gewollt. Und du hast es nicht verhindert, Duca. Aber wie denn auch? Du hast den Hotelier verhört und währenddessen 3 Stunden näher und 3 Stunden. Es ist mir klar, dass ich das nicht tun durfte. Nur konnte ich mich auf einmal nicht mehr zurückhalten. Aber Sie hätten uns anrufen können. Wir wären sofort gekommen. Warum haben Sie das nicht getan? Vielleicht, weil ich den Brief am Freitagabend gefunden habe. Der Tag darauf war Samstag und da habe ich frei. Und weil ich frei hatte, bin ich in die Via Ferrante Aporte gegangen, um die Frau... Ich wollte sehen, was sie für eine war. Wie meinen Sie das? Wenn der nächste Tag nicht Samstag gewesen wäre, hätte ich zur Arbeit gehen müssen. Wenn nicht Samstag gewesen wäre, hätte ich die Polizei benachrichtigt. Wäre nicht Samstag gewesen, wäre dieses ganze Elend nicht passiert. Mord, weil Samstag war. Was soll man sagen? Ein alter Mailänder arbeitet immer, Tag für Tag, die ganze Woche hindurch. Ein ganzes pflichtbewusstes Leben lang. Wenn er etwas Besonderes vorhat, dann tut er es am Samstag. Was soll man dazu sagen? Du pflichtbewusster Mörder. Lamberti? Danke, ganz gut. Wieso? Wer ist das? Carola. Ah. Wann kommt ihr zurück, Lorenzo und du? Das weiß ich noch nicht. Aber hör zu, ich habe Post bekommen. Hochinteressant. Vielleicht interessiert sie dich auch. Bitte kein Rätsel raten. Lass ihn doch mal ausreden. Pass auf, ich lese ihn dir vor. Lieber Carola, und so weiter und so weiter. Dein Eintreten für deinen Freund Dottore Lamberti hat sich anscheinend gelohnt. Der Nationale Rat hat ihm die Approbation ohne jegliche Vorbehalte zurückerteilt. Der Beschluss wird im nächsten Amtsblatt unserer Vereinigung veröffentlicht. Es freut uns für deinen Freund und für dich und ich hoffe, wir können das Ereignis bald mal bei einem schönen Essen und einem guten Glas Wein feiern. Bis dahin herzlich. Na, was sagst du jetzt? Du freust dich wohl gar nicht. Doch. Natürlich freue ich mich. Dein Vater wäre stolz auf dich, Duca. Ja, wäre er wohl. Ja, bis bald. Danke, Carua. Und, hat dir Carua den Brief vorgelesen? Woher weißt du? Hier, das offizielle Schreiben der Ärztekammer. Es kam heute mit der Post. Aber Carua wollte es dir unbedingt persönlich sagen. Er freut sich so für dich. Seit Jahren setzt er sich für dich ein, sogar jetzt, wo er in Sardinien ist. Und endlich hat er es geschafft. Ich weiß. Und warum machst du dann so ein Gesicht? Weil ich weder ein guter Arzt bin, noch ein guter Polizist. Ach nein, nicht schon wieder. Als Arzt habe ich es fertiggebracht, meine Approbation zu verlieren. Meine wichtigste Operation war die Durchführung einer Hymenalplastik bei einer Prostituierten. Als Polizist habe ich es geschafft, dir dein Gesicht durch Schnitte verunstalten zu lassen. Und diesmal ist es mir nicht mal gelungen, das Blutbad zu verhindern, das der arme Alte angerichtet hat, um seine Tochter zu rächen. Also sag mir nicht... Was? Dass du ein guter Arzt und ein guter Polizist bist? Wenn du meinst. Das meine ich. Und das stimmt auch und du weißt das. Du bist nur völlig am Ende, weil du einfach zu sensibel bist. Komm, lass uns einen Spaziergang machen. Ja, gut. Ein pflichtbewusster Mörder. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Giorgio Schabanenko. Aus dem Italienischen von Christiana Rhein. Hörspielbearbeitung Alexander Schnitzler. Es spielten Dottore Duca Lamberti, Martin Reinke, Kommissario Carua, Klaus Mantchen, Sergente Mascaranti, Rainer Heise, Livia Ussaro, Irina Wanka, Amancio Berzaghi, Wolfgang Winkler, Herrero, Jule Böwe. In weiteren Rollen Lana Hoffmann, Peter W. Bachmann, Christoph Förster, Udo Schenk, Bernhard Schütz, Götz Schulte und Rashid D. Sidgi. Dramaturgie Thomas Fritz, Komposition Cornelius Renz und Mario Schneider. Ton Holger König, Technik Holger Klimchen. Regieassistenz Corinna Waldbauer und Matthias Seimer. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2006.